Einen wunderschönen guten Tag auf YouTube und hi, wir machen FSN Politik Spezial, viel ja. passiert, endlich ein Terrorist weniger. Stimmt. Trump knallhart durchgegriffen, die Weltpolizei ist wieder USA zum Glück aktiv. Die Welt ist wieder sicherer geworden. Mhm. Dann falsche Polizeieinsätze in Connewitz. Ja, Polizeigewalt. Auch da müsste man nochmal wirklich drüber reden, dass das so nicht geht. Auf friedliche Bürger. Auf friedliche Bürger, dann Star Wars Film, Star Wars 9, bester Film aller Zeiten. Nee. mal schauen. Ja, die Omas werden kritisiert aus verschiedensten Gründen, weil ich habe mal gesehen, dass der eine sogar mit einem Bulldog zum Acker gefahren ist und jeder weiß ja, was da rausgehauen wird. Umweltschweine sind das. Ja, also wirklich schlimm. Ja. Und diverse andere Themen, auch was in Syrien abgeht. Rechte Hetze gegen den WDR. Rechte Hetze gegen WDR haben wir auch noch drin. Also da ist für jeden was dabei. Wenn ihr das sehen möchtet, in der Komplettvariation, unten den Link klicken und dann unterhalten wir uns mal. Bleibt bunt. Bleibt bunt und bis denn.